Nun, heutige Abend, also die Gewohnheit hier ist, am Samstag eine Abendrede haben, etwas zusammen reflektieren. Wir sind jetzt schon ziemlich tief in unserem Vaso, das sind die 3 Monate intensivere Praxis, was eigentlich bedeutet, dass fast immer 2 von uns, wir sind jetzt 5 Mönche da, 2 von uns sind praktisch immer in ganz intensiver Phase der Praxis, in volle Versenkung in die Meditation, sitzen, gehen und schweigen. Und die 3 restlichen machen noch irgendwie die Klostersachen, was nötig ist, aber auch recht viel intensivere Praxis. Und so dachte ich, ziemlich passend könnte sein, über die Meditationpraxis zu reflektieren, wie wir das machen, was ist dabei vielleicht gut zu verstehen, was ist vielleicht so markante oder charakteristische für die buddhistische Meditationspraxis. Ja, heutzutage meditiert viele Leute meditieren und alles Mögliche wird einbezogen. Die New Age Meditation, ja, mit schöner Musik irgendwo im CD-Player und sich so ganz gelassen fahren lassen, vergiss es. Das ist es nicht. Das praktizieren wir nicht. In der buddhistischen Praxis unterscheiden wir hauptsächlich unter 2 große Richtungen in der formellen Meditationspraxis. Die werden theoretisch als Samatha und Vipassana genannt. Auf Deutsch heißt das eine Tranquilität-Übung. Und Einsichtübung. Ja, Praxis der Zentrieren, Beruhigen, Konzentrieren auf einer Seite und auf der anderen Seite tiefes Verstehen. Sehen die Dinge, wie die wirklich sind. Diese Schleier von dem, wie das sich so ansieht, wie wir das, wie sich das, wie sich das uns präsentiert, über diese Schleier zu gehen, zu dem, wie das wirklich ist. Die Weisheit, Einsicht kultivieren, vertiefen. In der Praxis eigentlich diese beiden Richtungen sollen sich überdecken. Das, von dem soll man klar sein, dass diese 2 brauchen zusammenarbeiten. Aber für die Theorie, um das richtig zu verstehen, es ist recht hilfreich, diese 2 ziemlich getrennt nehmen, sodass wir sehen den Unterschied. Die Richtung von der Samatha geht in der Verfeinerung der Bewusstheit immer mehr und mehr, bis dieses reine Bewusstsein sozusagen umkippt in das Feinmaterielle. Und da kommt die Glückseligkeit. Das sind die göttlichen Arten der Bewusstsein, wie man das so bezeichnet. Extrem rein, extrem glücklich. Eine Art von Wonne. Diese Einspitzigkeit des Geistes, das Versenken in den Objekt, mit dem Objekt vollständig den Geist ausfüllen, nur das. Alles andere wird herausgelassen. Und das geht weiter und weiter. Es sind so viele Stufen von dieser Versenkung, nennt sich Jhanas. Und es gibt feinmaterielle Jhanas und darüber und auf immaterielle Jhanas. Enorme Möglichkeit des Entfaltung, was alles möglich ist in dieser Richtung. Gegenüber stellt sich der Weg des Einsehen, des tieferes und tieferes Verstehen, wie die Dinge wirklich sind. Und das ist genauso ein Weg von vielen, vielen Schichten, des graduellen mehr und mehr sich der Wahrheit nähern, wie die Dinge wirklich sind. Durch die Schleier der Appearances, wie man sagt auf Englisch, durchzukommen, wie dem, mehr und mehr zu dem, wie das wirklich ist. Und nicht nötig zu sagen, dass diese Samatha-Entwicklung praktisch alle tiefere spirituelle Richtungen bedienen sich mit dem. Und das ist der Weg ins Himmel. Dagegen, fast alleine ist der Buddhismus mit dieser Richtung zu der kompromisslosen Wahrheit, wie das auch immer ist, und daraus resultierende Befreiung der Nirvana. Und gegebenenfalls, ich benutze das auch zum Zeigen der Unterschied zwischen Himmel und Nirvana. Viele Leute denken, dass das am Ende alles zusammenkommt. Naja, auf eine Art schon. Auf eine Art eben nicht. Aber dort wollen wir uns nicht zu viel aufhalten. Ich wollte über die Praxis der buddhistischen Meditation etwas mehr zu sagen. Also die Samatha, gut, da gibt es natürlich viele klare Anweisungen, wie man den Geist richtig zentriert und beruhigt, dass man eben zu der Upachara Samadhi, das ist die angrenzende Sammlung, dann kippt das in die Ver- und mit jeder weiteren Stufe ist weniger von den jhanischen Faktoren dabei, bis man kommt zu der Einspitzigkeit des Geistes, Ekagata heißt das, und der Gleichmut, der jhanische Gleichmut. Und dann kann man in die Arupa-Bereiche gehen, immateriellen Bereichen, der Bereich von endlose Raum, endlose Bewusstheit, der Raum der Nichtigkeit, Raum von, man kann nicht sagen, ob das noch Wahrnehmung ist oder nicht mehr. Es ist gut zu wissen, dass vielleicht noch in der ersten Jhana gewisse mentale Denkprozesse sind einigermaßen möglich. Aber ganz sicherlich von der zweiten Jhana aufwärts kein Denken, kein konzeptuelles Denken findet statt. Der Geist ist vollständig frei von Denken. Und da kann man sich etwa vorstellen, naja, es ist wirklich tief, tiefgreifend. Ja? Gut, das ist die eine Praxis. Die Praxis des Einsichts, tieferes Verstehen, kann sich viel mehr mit Gedanken bedienen. Aber in diesem Fall, der Denkprozess heißt es Yonisomanasikara, wo man die Weisheit auch irgendwie mit einbezieht. Also es ist nicht beliebiges Art von Denken, gar nicht. Das normale Denken, die Meditation eindeutig stört. Seien wir klar vor dem. Aber natürlich der Denkprozess, der unterstützt den Meditationsprozess. Das ist etwas, was man kann womit man kann sich bedienen. In einem angemessenen Art. Wenn das auswuchert, dann ist man auch wieder auf dem falschen Weg. Das ist nachher nicht mehr die formelle Meditation. Einmal, ich erinnere, in Dhammapal, in dem schweizerischen Kloster, ich war dort etwa 13, 14 Jahre, habe ich ein Wochenende geleitet. Und das ist eine Vollmeditation-Wochenende. Man kommt am Freitagabend, kriegt man so eine Meditation wie diesmal zum Anfang und Schlafen. Aber dann, der ganze Samstag, ist es nur wirklich sitzen, gehen, schweigen, essen. sitzen, gehen. Und so in der Mitte des Prozesses, Sonntag ist nachher nur Vormittag, Nachmittag ist Schluss. Und so in der Mitte dieses Prozesses habe ich nach einer Sitzperiode gefragt, wie war die Achtsamkeit? Hat der Geist eigentlich ganze Zeit mit sich geredet oder nicht? Keiner konnte eine Antwort geben. Ich war total frustriert. Das Einatmen und Ausatmen spüren. Ist das Denken dabei oder nicht? Braucht nicht dabei sein. Natürlich nicht. Schauen Sie die Katze, wenn man die streichelt. Sie möchte das richtig auskosten. Sie schließt die Augen. Okay? Das ist es. Um etwas richtig voll erleben, das Denken braucht weg sein, das stört dabei. Nehmen wir ein schönes Sonnenuntergang. Ja, man sitzt irgendwo am Bank, vielleicht an einer See, schöne Wolken. Was möchte man dabei denken? Die Vollkommenheit ist da. Das Denken stört das. Und wenn wirklich sich die geistige Lage so stellt, in diese Vollkommenheit, ja, plötzlich alles ist okay. Das Denken hat keinen Platz dort. Es gibt Vedaita Sukha und Santi Sukha. Im normalen Leben, der Glück kommt von der Gratifikation der Sinneserlebnissen. Von diesen freudvollen Empfindungen und so. Gutes Essen, schönes Fernsehmovie. Aber das hat mit der spirituellen Seite unseres Wesens nichts zu tun. Der spirituelle Glück, das ist nicht ein Gefühl. Sicher nicht der Gefühl, der kommt aus der Sinnesbefriedigung. Das ist der Glück, der ist geboren von innen. Santi Sukha, der Glück des inneren Friedens, wo man den Zugang zu sich selber findet, zu tieferen Schichten eigenes Herzens. Es ist nicht gerade buddhistische Vokabular, über tiefere Schichten unseres Wesens zu reden, aber ich habe das so behilflich gefunden. Und dann beginnt man auch den ganzen Sinn und Zweck und Weg der spirituellen Entfaltung zu verstehen. Religion, religare. Sich wieder verbinden, religare, sich wieder verbinden mit dem Zentrum unseres Wesens. Als ob man Man ist ein kompliziertes Wesen, ne? als Mensch. Wir sind sehr kompliziert. Und normalerweise, wir leben unser Leben an der Oberfläche. Ja, das sind die täglichen Ereignisse. Wir sind voll in Entscheidungen, in Kritisieren, in Bewerten. Voll verloren. Der Lärm des Gehirns. Und der Denkprozess wuchert. Wir waschen die Hände, also wir wissen nichts davon. Wir überlegen, was wir sagen dem Chef morgen. Ja, schön auseinandergerissen. Also das ist unser normales Leben. Aber es gibt Momente, wo wir finden den Zugang zu den tieferen Schichten unseres Wesens. Und das war zum Beispiel Anfang der Meditation. Ja, diese Wiederkehr zu der Einfachheit des Kindergeistes. Das ist schon näher zu der Mitte. Klare Sache. Dort ist es einfach, die Kinder, die denken noch nicht. Wenn die denken, die wirklich reden. Ich erkenne, wenn mein inneres Gespräch hat angefangen. Ich war sehr wahrscheinlich so 3-4 Jahre alt, unter dem Küchentisch. Und plötzlich, ich entdeckte, dass es möglich ist, nicht zu sprechen, aber in sich zu sprechen, in sich zu denken. Und das war ein ziemlich ernüchterndes Erlebnis. Ich habe mich dabei nicht wohl gefühlt. Es war etwas wie sich verraten ein bisschen. So hat das Kind erlebt. Und es musste ziemlich maßgebend sein, dass ich das ganze Leben nicht vergessen habe. Sonst aus der Kindheit sind nicht viele Dinge in mir geblieben. Aber das schon. Und natürlich in der Meditation erlebe ich das jetzt jedes Mal. Ja, wenn der Geist hat diese Neigung, in sich zu wuchern, und wenn kommt diese Ernüchterung, sich zu dem Meditationsobjekt zurück zu besinnen, zu direkt wahrnehmen, das braucht keine Denkprozesse um sich herum. Aber weil dieser innere Kommentator, der fast ständig in uns redet, wir nennen das Ich denke. Aber in Wahrheit, ich rede mit sich selber, manchmal in einem Doppelgang, dass ich mich vorstelle, ein Innendialog. Die Meditation lernt uns, das alles klar wahrzunehmen, wie unser Geist eigentlich funktioniert. Wie zerbröckelt wir sind als Wesen, als Menschen. Und nun eben die spirituelle Entwicklung lernt uns mit sich selber hier ins Übereinstimmung mehr und mehr zu kommen, sich zu zentrieren. Zu der inneren Schichten des Seins zu kommen. Manchmal wird die Nibbana als das Zero-Zentrum in diesem Gleichnis verstanden. Und es ist der Zentrum von Zero und von allem. Es ist die Leerheit und die Fülle in nicht manifestiertem Zustand. Also das ist, sagen wir, ein Gleichnis, um sich der spirituelle Weg ein bisschen so verständlich machen. Eine andere Sache, die vielen Leuten geholfen hat, was macht ihr das? Was machen wir hier? Andere Gleichnis, der horizontale und der vertikale Geist und die Entwicklung davon. unter horizontalem Geist. Was ist darunter gemeint? Das ist der Geist des Alltags, der weltliche Geist. Der Geist des Ego, diese Ego-Werten. Mehr zu haben, mehr zu sein, wichtiger bekommen, etwas in der sozialen Hierarchie einnehmen. Das ist der Geist der Dualitäten von schön und nicht schön und wichtig und unwichtig und mehr Geld zu haben und mehr erfreuliche Erlebnisse zu haben und mehr Information einzusammeln. Das alles gehört dazu. Und dieser horizontale Geist ist voll in der Zeitempfindung verloren, das heißt eben gestern und heute und morgen. Am Ende dieses Lebens kommt der Tod. Und das ist der horizontale Geist. Und wir können sagen, der thailändische Reisbauer hat einen sehr kleinen horizontalen Geist. Er weiß nicht einmal, dass die Erde eine Kugel ist. Und dann kommt der Harvard-Professor mit seinem extrem trainierten horizontalen Geist. Der weiß so viele Dinge und der Geist hat diese Querverbindungen und so tiefes Anordnen in allen Dingen und Informationen. Und so der Harvard-Professor nach den Jahrzehnten so gut zum Tode kommt. Also das ist der horizontale Geist. Und jetzt reden wir von dem vertikalen Geist. Das ist die Entwicklung entlang des spirituellen Weges. Und dort oben, man kann sich die Nirvana vorstellen. Und das sind die Stufen der Entwicklung. Was sind jetzt, wie sieht jetzt die Wertskala aus? Anstatt sich in Konkurrenzkrämpfen zu verlieren und Neid ausüben, kommt dieses Wohlwollen, das Bedürfnis mit anderen zu teilen, in Harmonie zu leben, eine Zuwendung zur Wahrheit, zur Reinheit, zu guten Manieren, zur Rücksicht, zur Vergebung, zu liebevoller Zuwendung. Karuna, Mitfühlen, mit Freude, Weisheit, tiefes Verstehen, Einsicht. Das sind die Werte der Entwicklung auf diese Vertikale, wo zunehmend diese Zersplitterung in die Zeit langsam lässt nach. Weil die wirklich oberen Schichten dieser Entwicklung sind zeitfrei. Und diese duale Zersplitterung in alle diese Ja und Nein und Mann und Frau und angenehm und unangenehm, das alles irgendwie schmelzt zusammen in die Nicht-Dualität. Bis einmal, nicht einmal das reicht weiter. Und der Geist geht noch weiter zu der Nirvana. Über Nirvana hat Ajahn Buddhadasa ein wundervolles Spruch und Beschreibung rausgelassen. Ich habe nicht das aufgeschrieben. Auf Englisch. Nibbana is the coolness of letting go. Detachment. The inherent delight of experience when there is no grasping or resistance to life. Jetzt, ich habe das mit meinem Deutsch übersetzt, aufpassen. Nibbana ist die Abgekühltheit des Loslassens. Das innewohnende Vergnügen und Freude am Erleben, wenn das Greifen und die Resistenz dem Leben gegenüber gibt's nicht mehr. Das ist so schön! Alle diese Gleichnisse von dieser Leerheit, diese absolute Leerheit. Also mich inspiriert so eine Beschreibung von Nibbana überhaupt nicht. In diesem Konzept von Leerheit, der Westler bekommt eine Empfindung, naja, da fehlt etwas. So habe ich lieber Nibbana als die Fühle präsentiert, wobei das stimmt auch nicht ganz natürlich. Ja, es ist die nicht manifestierte Fühle, wo alles ist in der Gleichgewicht. Und kürzlich, haben das hier schon gesagt, kürzlich, ich habe in meinem Material aus der buddhistischen Schule, ich war 3,5, fast 4 Jahre in der buddhistischen Schule im Rangoon in Burma. Und wir haben natürlich auch Abhidhamma etwas durchgemacht in einem Flug. In Abhidhamma kann man das Leben verlieren. Das wäre eine Schade. Und dort gibt es eine ganz große Tabelle. Abhidhamma, das ist der Versuch, die letzte Wahrheit irgendwie aufzuzählen. Und die letzte Wahrheit, was ist wirklich wahr, also das, was man noch irgendwie wahrnehmen kann, sind nur noch 4 Dinge. Rupa, Chitta, Cetasika, Nibbana. Von diesen 4 letzten Wahrheiten, nur die Nibbana ist nicht konditioniert. Die alle 3, die sind noch konditioniert, die sind bedingt. Rupa, das ist die Phänomenologie, die wir als Materialität empfinden. Da gibt es die 3 Eigenschaften der Erde, Wasser, Luft und Feuer. Aber das sind nur Decknamen. In Abhidhamma, Erde, das ist nur Charakteristik der Härte. Wasser, Charakteristik der Kohäsion. Feuer, die Temperatur. Wind, die Bewegung, Vibration, Sustenance. Das sind nur noch Charakteristiken. Materielle Materialität in fortgeschrittener Spiritualität gibt es überhaupt nicht. Und interessanterweise auch in der Wissenschaft, in der Physik. Es hat geheißen, in unseren Vorschriften für den Kloster nicht über Ontologie zu sprechen. Die letzte Wahrheit der Dinge. Aber ich breche diese Regel gerne. Ein bisschen einkratze natürlich. Die letzte Wirklichkeit der Dinge. Warum ich das erwähne? Dass hier kommt die ganz fortgeschrittene Physik und die Spiritualität langsam zusammen. Und die beginnen sich gegenseitig inspirieren, die beginnen sich untereinander unterstützen. Und ich rede von der Physik des letzten Jahrhunderts. Es hat mit dem Einstein angefangen, die große Relativitätstheorie, wobei das ist alles schon bewiesen, also das ist schon ein Law, also ein Gesetz. Und der Buddhismus hat das schon 2500 Jahre gesagt, dass alles ist bedingt und relativ. Wunderbar, isn't it? Und der Einstein hat gesagt, E gleich no, M. E Energie. No. M. Wie ist das? E Energie gleicht M C Square. Auf Deutsch, weißt du, ich muss das auf Deutsch irgendwie machen. Ich habe das nie auf Deutsch, also immer auf Tschechisch oder auf Englisch. Energie gleicht Materie mal Lichtgeschwindigkeit square. Also Lichtgeschwindigkeit, diese enorme Lichtgeschwindigkeit auf 2, ja, diese Enormität, das heißt, dass eigentlich, wie Einstein hat Materie definiert, es ist eine kondensierte, kristallisierte Energie. Und das heißt, dass die Materie man kann ins Energie umwandeln. Das geschieht in jedem Kraftwerk. Und nur um ein kleines Stück, die Uraniumstäbe werden nicht vollständig zersetzt. Nein, die springen nur ein oder zwei Atomwerte zurück und so viel Energie kommt. Natürlich, es ist enorme Energie. Mc square, M Materie, also ja, C square, Lichtgeschwindigkeit square. Also schon die Einstein, relativ noch primitiv Physik, hat es gewusst, dass Masse als solche gibt es nicht. Es ist kondensierte Energie. Es ist unsere Wahrnehmung, unsere Perzeption, die macht, die kreiert um uns herum diese materielle Welt und unser Körper. Aber nicht nur das, gibt es natürlich noch viel weitere in Quantumphysik, Quantummechanik, Quantumtheorie. Dass der Geist beeinflusst die Dinge. Bloßes Beobachten erstarrt die Dinge. Ich bin kein Physiker, das spürt man schon. Ne? Aber diese Dinge habe ich also wohl und gern und mit großem Interesse begegnet. Und es hat mit Lichtwellen angefangen. Man hat schon lange Zeit spekuliert, ob Licht ist ein Wellen, elektromagnetische Wellen, oder ob das sind Photonen, also Partikel, die uns bombardieren. Und lange, lange Zeit, es war hin und her, sind das Partikel oder sind das Wellen? Und dann kam diese ganz berühmte Quantum-Doppelspalt-Experiment, dass man Licht hat durch eine zweispaltige Öffnung geschickt. Und wenn niemand hat dazu geschaut und gemessen, es ist ein Interferenzmuster entstanden an der Front da hinten. Das heißt, in diesem Fall, das Licht hat sich wie eine Welle verhalten, gehend durch den Doppelspalt. Nachher, die Wellen haben Interferenz gemacht, wie wenn man zwei Steine ins Wasser gleichzeitig schmeißt. Dann die Wellen gehen untereinander, die bilden eine Interferenzmuster. Und wenn jemand hat diesem Experiment zugeschaut und hat das gemessen, bunk, auf der Wand, da hinten sind zwei Streifen entstanden. Wie ist das möglich? Bewusstheit direkt ist der Mitkreator der Realität. Das ist der Quantumresultat. Und mit diesem Ding ist ein Riesenzeug in Physik entstanden. Und jetzt haben die Wissenschaftler also was zu tun, zu schlucken. Ja, diese newtonische Klarheit, dass die Dinge, die materielle Welt sich so starr gehorcht den Regeln der materiellen Welt. Und das hat so gut gestummen. Und plötzlich ist das alles auf dem Haufen. Und jetzt auch die Nobelpreisträger. Oh, hier hat Paul Wigner, ich glaube, hat das gesagt, dass aus dem reinen wissenschaftlichen Denken kommt es klar, dass die letzte Wirklichkeit eigentlich ist der Inhalt von Bewusstheit. Das hat ein Nobelpreisphysiker gesagt. Er hat den Nobelpreis nicht für das da bekommen, er hat es für etwas anderes. Aber wie weit ist heutzutage Wissenschaft und wie perfekt das geht zusammen mit dem, was Buddha hat vor 2500 Jahren gesagt. Weißt ihr, wie das geht? Die rückbleibende Neurowissenschaft behauptet, dass das Bewusstsein ist in dem Körper, in dem Hirn. Die Spiritualität sagt, dass der Körper, der Hirn, ist in der Bewusstheit. Genau umgekehrt. Es ist der Geist, der kreiert die Welt. Das ist Buddhismus. Und natürlich, das ist der hohe Buddhismus, wo man sich also durch die Augen dreht. So weit von unserem normalen Perzeption, ja, von normalen Wahrnehmen, das ist so weit. Und da gibt es in den buddhistischen Sprüchen hier und da solche Aussagen, dass in diesem 1,80 Meter langen Körper ist die Welt, der Anfang der Welt, das Ende der Welt und der Pfad, der führt zum Ende der Welt. Macht damit, was ihr könnt. Es ist genau das da. Das sind die tiefen Wahrheiten aus dem tiefen Einsehenbereich. Und dort entwickelt sich die buddhistische Meditation. Die ist so charakteristisch und in gewissem Sinne unique, also einmalig im Buddhismus. Und das ist nachher die Befreiung von Nirvana. Puff! Genug geladen? Okay, gehen wir jetzt ins etwas Einfacheres. Und über die Praxis. Ich dachte, ich habe das mitgenommen. Ah doch, ich habe es hier. Nur, sehen wir, wie zum Beispiel Achancha, ein Spruch von Achancha. Leider, ich habe das nur auf Englisch. Aber die meisten verstehen Englisch hier. Das ist von Jack Kornfield aufgefasst. My teacher Achancha said, there are two basic ways of practice. One way of practice is to be comfortable. And it's valuable. You can sit a little and get yourself quiet. You can follow the daily schedule without much problem. You keep the precepts so you don't harm people and they start to like you. And everything becomes nicer in your life. It becomes more comfortable and more pleasant because you live a good life and you're peaceful. The other way to approach spiritual practice is not to be involved in trying to be comfortable, but rather to be free or liberated. And that way of practice has nothing whatsoever to do with comfort. Comfort may come and it may not. Sometimes it may be terribly uncomfortable. But its goal or its direction is not comfort. Its goal is freedom. It's a wonderful thing. And it's the real legacy of the Buddha. Nun, etwas mehr verstehen, was hat unsere Atembeobachtung zu tun mit allen diesen Dingen, wofür ich gesprochen habe. Das ist noch ein langer Weg. Und etwas aus der Mitte zu näher bringen, was es geht eigentlich. Ich habe hier einen Spruch, der vielleicht kann das etwas näher bringen. Zuerst auf Englisch. Beginning of freedom is the insight that you are not identical with your own mind. As soon as you start to observe your mind, you will activate the higher awareness. You will perceive that behind the limits of thinking, there is a vast, unbounded sphere of intelligence, and that the thinking is just one tiny aspect of this intelligence. You will see that from this sphere originates all which is really important, like beauty, love, creativity, joy, inner calm, and you will begin to wake up. Der Anfang der Freiheit ist die Einsicht, dass ihr mit dem eigenen Geist nicht identisch seid. Sobald ihr den eigenen Geist zu beobachten beginnt, werdet ihr das höhere Bewusstsein aktivieren. Ihr werdet wahrnehmen, dass hinter den Grenzen des Denkens sich eine unermessliche Sphäre der Intelligenz befindet. Und dass das Denken nur ein winziger Aspekt dieser Intelligenz ist. Ihr werdet euch bewusst, dass aus dieser Sphäre alles wirklich Wichtige stammt. Schönheit, Liebe, Kreativität, Freude, innere Ruhe. Und ihr werdet beginnen aufzuwachen. Das ist Eckhart Tolle und er hat es von natürlich den großen Meistern ausgeliehen. Aber es ist so schön formuliert. Die Formulierung ist Eckhart Tolle. Also da kommen wir schon etwas näher, was in der Meditation eigentlich losgeht. Jetzt aber reden wir eher von der Einsichtsmeditation. Was ist der befreiende Aspekt davon? Die Desidentifizierung mit dem Inhalt unseres Geistes, das ist der springende Punkt. Normalerweise, wir sind vielleicht so weise, dass wir wissen, ich bin nicht mein Körper wirklich. Ja. Ja, doch. Das kommt schon, dieser Gedanke. Was? Das da bin ich? No, wirklich nicht. Das ist klar. Aber wo wir auch ganz intelligente Leute versagen, zu klar sehen, ich bin nicht mein Geist. Und das ist der springende Punkt. Von dort kommt die Befreiung. Das stufenweise, es ist ein gradueller Prozess, dass wir uns beginnen, ein kleines Abstand von dem zu gewinnen, was geschieht in unserem Geist. Und wir beginnen, den eigenen Geist sehen, wahrnehmen, beobachten, ein Zeuge sein, was in unserem Geist alles losgeht. Und ab Nirvana dabei. Als kleiner Bub, ich habe gern gehabt, auf unserem Fenster zu sitzen. Ich bin in Tschechien geboren. Das spielt man sehr wahrscheinlich schon. Und als kleiner Bub, wir waren in einer Parterre-Wohnung. Und da war eine relativ belebte Straße. Ab und zu ein Auto, ein Militärwagen, Leute gingen her. Ab und zu sogar eine Kutsche mit Pferde vorne ist gekommen von den Nachbardörfern. Die haben noch Pferde benutzt damals. Naja, das ist 65 Jahre, ne? 63. Als kleines Kind. Einfach am Fenster Sims gesessen und das alles geguckt, lange Zeit. Und manchmal hat der Bub einfach richtig die Nase an der Fensterscheibe platt gemacht. Und so leben wir unser Leben. Das ist das Bild, wie wir unser Leben normalerweise leben. Wir sind so mit eigenem Geist, mit dem Monitor, mit dem Screen, mit dem Leinwand unseres Bewusstseins. Wir sind so identifiziert, dass wir können das Bewusstsein einfach nicht sehen. Natürlich, wenn der Bub hat die Nase direkt an der Fensterscheibe, er kann nicht das Fenster sehen. Klar. Er irgendwie absorbiert mit dem Geschehen auf der Straße. Und genau so leben wir unser Leben. Identifizieren mit allen Gedanken, mit allen Entscheidungen, mit den Wahrnehmungen, Gedanken, Bildern und alles Mögliche. Voll identifiziert. Und die Einsichtsmeditation, die jetzt bringt, ein gesunder Abstand dazu. Ich gebe ein Beispiel. Der kann das etwas besser zu Lichte bringen. Im Fernsehen läuft ein Film. Travolta. Und naja, das sind dynamische Dinge. Und man ist einfach richtig drin oder ein Spaghetti-Cowboy-Film oder sowas. Voll identifiziert. Und manchmal kommen romantische Szenen und brutale Szenen. Und man fast leidet mit den Inhalt von dem Movie. Und der Moment des Einsicht, so eine Ernüchterung. Und plötzlich sieht man ein eingeschaltetes Fernsehgerät, wo in dem Box flimmert einfach eine Geschichte, Bild nach Bild. Etwa gleich kommt es im Kino. Heutzutage, die Filmstreifen zerreißen sich nicht, aber wenn ich noch ein ganz Junge war, dann manchmal hat sich die Filmstreifen zerrissen. Und plötzlich diese Illusion wurde unterbrochen. plötzlich kam die Ernüchterung, weil die machen nachher Licht. Und plötzlich sieht man in einer geladenen Kinohalle mit den Nachbarn herum eine briske Umschalten des Geistes, Ernüchterung. Heute macht man aber während der langen Kinovorstellungen eine Pause. Und manchmal, die machen das so, der Film noch läuft, aber die beginnen langsam das Licht anmachen, weil die Augen brauchen sich dazu angewöhnen. Also es läuft noch, aber zunehmend, man beginnt die Umgebung wahrnehmen und plötzlich sitzt man ganz ernüchternd in eine Kinohalle, da flimmert noch etwas an dem Leinwand, das verliert vollständig Interesse und plötzlich kommt das Eiscreme und der Popcorn. Und die Illusion ist vollständig aufgelöst. Also das ist die Richtung von Einsichtsmeditation. Diese Ernüchterung zu dem, wie das wirklich ist. Wir sind total in diese Illusion versunken des Lebens, der Lebensgeschichte. Wir nehmen das so ernst und wirklich. Es ist ernst zu nehmen, das schon, aber es ist nicht wirklich. Es ist eine Illusion. Und diese Einsehen bringt uns stufenweise Sehen in die Factory, in diese Factory, Fabrik des Geistes. Unsere Realität, sogenannte Realität, ist fabriziert von unserem Geist. Und dann sieht man, plötzlich verliert man die Interesse an den inhaltenden Gedanken und plötzlich sieht man alles wie ein Prozess. Die Gedanke entsteht und vergeht. Der emotionelle Eindruck sich aufmacht und vergeht. Plötzlich sieht man die Struktur des Erlebens. Und das ist der Weg des Einsehens. Dort ist das Anicca, die Unbeständigkeit. Und dort kommt auch der Geschmack, wie irgendwie uninteressant, langweilig und nichtig ist. Das ist der Dukkha-Aspekt. Ja, das alles irgendwie bombardiert uns. Entstehen, vergehen. Und die dritte Eigenschaft, alles ist leer. Und plötzlich das Selbst, das Ego hat sich vollständig aufgelöst. Und das sind nur Dinge, die kreieren die Illusion des Selbst. Und man hat so viel Bedeutung drin investiert. Wer bin ich? Was habe ich erreicht? Alles nur Dampf über den Wasser. Also gut, das ist etwa der Weg der Einsichtsmeditation, mal theoretisch dargestellt. In der Praxis, es wird manchmal gar nicht so klar. Die Dinge geschehen, aber da muss man schon einfach richtig einsteigen in den Prozess. Ich habe sogar noch einen Spruch von Buddha, eine Udana-Passage, die manchmal auch so fremdartig kommt. Aber der Mönch, der das mitbekommen hat, der war praktisch an der Stelle erleuchtet. Also der Macht des Spruches ist enorm. Es war der Bahia. Er, der irgendwie insistierte, am Buddha zu sagen, der Kern der Sache. Und okay, so wie die Situation das erlaubt hat, nur eine minimale, kurze Darlegung der Kernsache der Lehre. In dem Sehen ist nur das Sehen. In dem Hören ist nur das Hören. In dem Wahrnehmen ist nur das Wahrgenommene. In dem Denken nur das, was ist gedacht. Wenn du in dem Sehen, nur in dem Gesehenen nur das Sehen siehst, wenn du nur in dem Gehörten nur das Hören klar bist, wenn du in dem Wahrgenommenen nur das Wahrgenommene, in den Gedanken nur Prozess siehst, da bist du nicht drin. Aber da bist du auch nicht irgendwie draußen. Da bist du nicht einmal dazwischen. Und das ist die Freiheit, das ist die Nibbana. Und anhand von diesem Spruch, der Bhaya war erleuchtet, voll erleuchtet. Also der Macht, es geht um diese Desidentifikation mit dem Inhalt von den Prozessen in unserem Geist. Der Unterschied zwischen Gucken und Sehen, das ist es. Wir waren schon so viel Mal, es ist tausendmal in unserem Alltag, kommt das vor. Nur wir sind davon nicht wirklich klar und wir fördern das nicht. Und so natürlich, wir verpassen diese Gelegenheit. Zum Beispiel, wir sind geärgert, richtig ärgert. Wir projizieren den Ärger auf jemand. Aber sicher, nach einer Weile kommt doch ein bisschen Abkühlung davon und plötzlich kommt die Einsicht. Oh, Ärger ist da. Das war der Moment des Sehens, wo die Projektion meines Ärgers auf einen Umstand hat sich aufgelöst und plötzlich, ich bin der Eigentümer meines Ärgers. Mit dem Sehen und Gucken, ich hab diese Deckel mitgenommen. Das ist eine Übung. Aber fast nie hat es wirklich gehaut. Mal sehen hier. Das kommt oder nicht. Das Licht ist vielleicht nicht ideal. Mal gucken, ne? Mal gucken. Sehen, sehen, sehen, sehen. Nochmal. Gucken, gucken, gucken. Schauen, ne? Schauen, schauen. Das sieht man den Ding. Man muss haargenau bleiben, absolut die gleiche mentale Einstellung beibehalten. Ja? Schauen, schauen. Jetzt ist es nur sehen. Ja, wenn man das gleiche Einstellung beibehaltet, wenn man langsam behält das Sehen, jetzt ist es nur sehen. Dass man ist bewusst von dem Schauen. Nur das gesehen. Es hat nie geklappt, okay. Aber es ist ein Ding, der wird sehr gerne benutzt. Wenn man ist im Prozess intensiver Meditation, dann kommt das schon viel klarer. Der Unterschied zwischen Sehen, also absorbiert in dem Gesehenen, nur das, man ist dabei nicht bewusst, dass es ist ein Sehbewusstsein. Ja, und dann kommt der Moment, dass, sehen, sehen, was auch immer. Genauso mit Hören geht es vielleicht noch besser. Ja, lauschen und bloß hören. Ja, wie ein bisschen mehr passiv, mehr geöffnet. Na, genug geredet, ich glaube für heute das reicht, es war eine intensive Lektion für Anfänger. Also, hoffentlich hat das die Leute inspiriert, zum wirklich eine richtige Praxis. Naja, zum Abschluss, ich habe hier ziemlich nichts weiteres mitgenommen. wir können mit Goethe den Abschluss machen. Whatever you can do or dream you can, begin it. Boldness has genius, power and magic in it. Appliziert auf die Vorstellung, Arhat zu werden, vollständige Befreiung. Das braucht eine Art Entscheidung, eine Motivation. Was auch immer du vollbringen könntest oder träumst, dass du es kannst, beginn es. Gewagtheit hat Genius, Kraft und Magie in sich. Für einen Moment möchte ich einladen, ein paar Minuten nur so gelassen zu sitzen. Falls da irgendetwas in dem Gespräch war, wo etwas hat resoniert irgendwo, sich das vielleicht noch präsent machen, nicht vergessen zu schnell. Nirvana ist die Abgekühltheit des Loslassens, das innewohnende Vergnügen und Freude am Erleben, wenn das Greifen und die Resistenz dem Leben gegenüber gibt's nicht mehr. So, das ist alles für heute. Ich wünsche noch schönen Abend. Sangam namah.